Die Synagoge arbeitet allein mit irdischen Strafen. Durch Androhung solcher zwingt sie den Juden zum Gehorsam gegenüber dem Rabbiner. Die Freimaurerei geht den gleichen Weg wie der Jude. Sie hält ihre Mitglieder in Gehorsam allein durch die Furcht vor allerlei Begegnungen, das heißt Maßregelungen, und vor Todesstrafen an sich gekettet, die beide mit den Graden an Wirkungen der Fürchterlichkeit zunehmen. Natürlich werden gewisse Befehle vielen Maurern, auch denen höherer Grade, nicht anvertraut und sie damit Gewissenszweifeln nicht ausgesetzt. Sie sinnen nicht weiter nach und dürfen es nicht. Auf ihnen bleibt der schwere Vorwurf liegen, dass sie sich dazu missbrauchen lassen, verschleiernde Hülle des edlen freimaurerischen Kernes zu sein. Nun behaupten deutsche Logen, die Eide gelten nicht mehr. Sie würden nicht abgelegt, sondern nur vorgelesen, um die Landmarken nicht zu verrücken. Das ist echt freimaurerisch umschrieben. Tatsächlich werden seit längerem die Eidesformeln nur vorgelesen, nicht nachgesprochen. Aber der Maurer, auch der Deutsche, gelobt dem Meister vom Stuhl, zum Beispiel im Johannes-Lehrlingsgrad in der GLL von Deutschland, vor dem Altar, die rechte Hand auf die Bibel gelegt, die beim ersten Kapitel des Johannesevangeliums aufgeschlagen ist, während die linke die Zirkelspitze bei unbekleideter Brust aufs Herz stellt, den vorgelesenen Eid als Verpflichtung auf das Wort des ehrlichen Mannes anzunehmen. Zuweilen lautet die Formel der Annahme unter anderem auf Freimaurertreue als ehrlicher Mann. Auch wird ein Handschlag an Eidesstatt gefordert. Äußerlich beweist das Legen der Hand auf die Bibel die eidliche Bedeutung der Verpflichtung. Es ist die Form alter jüdischer Eidesleistung. Die Statuten der GNML, zum Beispiel der drei Weltkugeln, sagen auch ausdrücklich, er, der Maurer, halte seine Verpflichtung gegen den Bund heilig. Maurerwort gelte ihm gleich dem feierlichen Eide. Die GLL von Deutschland spricht in ihren Satzungen von einem abgelegten Eid und so weiter. Bruder Fischer lässt den Lehrling auf die Frage, wodurch er sich der Loge verpflichtet habe, in einem Katechismus antworten, durch einen fürchterlichen Eid. Seit kurzer Zeit, das heißt nach Veröffentlichung dieses Werkes 1927, sollen sie nur noch aus historischem Interesse zur Kenntnis genommen werden. In dem Katechismus anderer Grade steht als Antwort auf die Frage, was bestimmte freimaurerische Zeichen andeuten, dass der Maurer lieber die furchtbaren Strafen, die durch jene Zeichen angedeutet und in der Eidesformel vorgelesen werden, erdulden, als ungehorsam werden oder die Geheimnisse verraten wolle. Auch Hieber gibt eine entsprechende Erklärung, dass die eben erwähnten Zeichen die furchtbaren Strafen veranschaulichen, denen sich der Maurer durch Annahme des Eides unterworfen hat. So hebt er zum Beispiel hervor, dass der Suchende im Johannes-Lehrlingsgrad bei Ablegung des Gelöbnisses einwilligt, an Geist, Seele und Leib dem Verderben anheimzufallen, wie es in der alten, nicht etwa veralteten Eidesformel zum Ausdruck kommt. Die Form macht nichts. Der Geist ist das Entscheidende. Und der freimaurerische Geist erzwingt unbedingten Gehorsam und unbedingte Verschwiegenheit und noch vieles andere mehr durch vorgelesene, schauerliche Eide, die durch eine Verpflichtung, Gelöbnis oder Gelübde oder wie man es nennen will, angenommen und bindend werden. Ganz klar spricht sich auch die schon mehrfach angeführte Grundverfassung der großen Landesloge von Schweden in Artikel 7 aus. Zitat mit Einschüben des Autors: Bricht ein Bruder den Verschwiegenheitseid, den er dem Orden bei seinem ersten Eintritt geleistet, indem er entweder fremden Unkundigen oder Brüdern niederen Grades etwas von demjenigen offenbart, was ihm im Orden anvertraut worden, auf welche Art es auch sei, so werde er schuldig und rechtsfällig, das Urteil zu erleiden, dem er bei Leistung seines Eides sich selbst unterworfen. Dass mein Hals abgehauen, mein Herz, meine Zunge und meine Eingeweide ausgerissen und alles in den Abgrund des Meeres geworfen werde, dass mein Körper verbrannt und seine Asche in die Luft umhergestreut werde und so weiter. Und den unbekannten und heimlichen Vollstreckern überantwortet: unsicher vor ihren rächenden Händen in allen Orten des Erdkreises, wo selbst sich rechtschaffende und echte freie und aufgenommene Brüder befinden und ihre Arbeit führen. Zitat Ende. Hier einige Beispiele für Freimaurereide. Aus Geheime Gesellschaften in alter und neuer Zeit mit besonderer Berücksichtigung des Freimaurerordens von P.C.H. Martens, Verlag F.E. Baumann, Bad Schmiedeberg und Leipzig, zweite Auflage. Zitat: Ich gelobe und schwöre im Namen des allerhöchsten Baumeisters aller Welten, dass ich nie die Geheimnisse, Zeichen, Griffe, Worte, Lehren und Gebräuche der Brüder Freimaurer entdecken und darüber ewiges Stillschweigen beobachten werde. Ich verspreche und gelobe zu Gott, dass ich weder mit der Feder, mit Zeichen, Worten und Gebärden etwas davon verraten, noch schreiben, graben, in Stein oder Metall oder drucken lassen werde, weder von dem, was mir bis jetzt anvertraut wurde, noch in Zukunft bekannt gegeben wird. Ich verbinde mich dazu bei der Strafe, welcher ich mich, wenn ich nicht Wort halte, unterwerfe, nämlich, dass man mir die Lippen mit einem glühenden Eisen abbrenne, die Hand abhaue, die Zunge ausreiße, die Gurgel abschneide und endlich meinen Körper in einer Loge der Brüder Freimaurer während der Arbeit und Aufnahme eines neuen Bruders zur Schande meiner Untreue und zum Schrecken der übrigen aufhänge, ihn nachher verbrenne und die Asche in die Luft streue, damit nicht eine Spur übrig bleibe von dem Andenken meiner Verräterei. So wahr mir Gott helfe und sein heiliges Evangelium. Zitat Ende. Ein anderer Eid, der Lehrlingseid, aus dem Lehrlingskatechismus von Bruder Robert Fischer, der 1875 Meister vom Stuhl der Loge Archimedes zum ewigen Bunde in Gera war. Der Eid entspricht beinahe wörtlich dem Eide der ältesten Kulturkunden, Quelle 7. Zitat: Ich, Name, schwöre feierlich und aufrichtig, aus eigenem freien Willen und Gegenwart des allmächtigen Gottes und dieser ehrwürdigen, dem heiligen Johannes gewidmeten Loge, dass ich die geheimen Gebräuche der Freimaurerei hehlen, verbergen und nie, was mir jetzt oder später anvertraut wird, entdecken will, außer an einen echten, rechtmäßigen Bruder und in einer echten, gesetzmäßigen Loge von Brüdern und Gesellen, welchen oder welche ich als solche nach einer strengen und gehörigen Prüfung erkennen werde. Ich schwöre ferner, dass ich selbigen nicht schreiben, drucken, schneiden, malen, zeichnen, stechen oder eingraben, noch veranlassen will, dass es geschieht auf irgend bewegliches oder unbewegliches Ding unter dem Himmel, wodurch sie lesbar oder verständlich wird, dass die mindeste Ähnlichkeit eines Zeichens oder Buchstabens enthält, wodurch die geheime Kunst unrechtmäßig könne erlangt werden. Alles dies beschwöre ich mit dem festen, unerschütterlichen Entschluss, es zu halten, ohne Unschlüssigkeit, geheimen Vorbehalt und innerer Ausflucht, unter keinen geringeren Strafen, als dass meine Gurgel durchgeschnitten, meine Zunge bei der Wurzel ausgerissen und im Sande des Meeres zur Zeit der Ebbe eines Kabeltaues Länge vom Ufer versenkt werde, wo Ebbe und Flut zweimal in 24 Stunden wechselt. So helfe mir Gott und erhalte mich standhaft in dieser meiner eingegangenen Lehrlingsverpflichtung. Zitat Ende. Quelle 7 gibt noch den Eid des Meistergrades. Der Eingang lautet etwa so wie im vorstehenden Eide, dann folgt ein Gelöbnis, das Wort und den Griff des Meisters vom Stuhl zu verschweigen und auf Amtserfüllung. Der Eid schließt, Zitat: Alles dies schwöre ich mit dem festen und unerschütterlichen Entschluss, es zu halten, unter keinem geringen als den folgenden Strafen, dass mein Hals quer durchgeschnitten, meine Zunge ausgerissen, mein Herz aus meiner linken Brust genommen und mein Leib in zwei Stücke zerteilt werde, so helfe mir Gott und stehe mir bei in dieser zum Stuhle gehörigen Verpflichtung. Zitat Ende.